am Sonntag, da wird bei uns in Bremen schick das Wallfest gefeiert. Erstmal ordentlich auspennen und dann ab 13 Uhr haben dann alle Geschäfte am Wall geöffnet. Und dazu gibt es halt noch Kunst, Kultur, Highlights für die Kids, alles Mögliche. Und live on stage gibt es Franziska Urio. Kennt ihr sicher noch aus Deutschland sucht den Superstar und die hat auch eine neue Single am Start, A Woman's World. Und Franziska Urio, die hat uns verraten, das wird nicht ihre Premiere in Bremen sein. Ich war schon mal da, aber ich bin noch nicht aufgetreten. Ich weiß, ich hatte vor circa 2,5 Jahren eine Autogrammstunde da. Das war auch sehr, sehr schön. Also bestimmt irgendwie 3 Stunden durchgeschrieben, waren ganz viele Leute da. Und alle super lieb und es war ganz cool, also eine schöne Erinnerung. Dann gibt es also eine Live-Premiere von Franziska Urio am Sonntag live in Bremen beim Wallfest von 13 bis 18 Uhr. Energy.